Wie klingt dein Tag? Das Blogger- und Podcaster-Projekt. Ist noch ein bisschen warm, ist gerade aus dem Ofen. Aha, ganz. Also, eine Schale, oder? Oh, eine Schale haben sie gesagt. Ja. Bring ihnen gerade noch Milch, gell sie? Ja. Wie klingt dein Tag? Immer am 8. in diesem Blog oder Podcast-Feed.